Monster. Live aus Düsseldorf, aus meiner Aufnahmekabine, wie eigentlich mein Schlafzimmer ist. Kennst du meinen Song, bla bla bla bla bla? Er hat 3000 Klicks und bin doch kein Star. Ich geb ein Fick, Mann, du weißt doch, wer hier ist. Ich sag es nicht nochmal, wer es nicht mitbekommen hat, ist einfach viel zu normal. Ich war mal ein Normalo, ich war mal so wie du. Ich war ein Sterblicher, doch jetzt bin ich geblendet von dem Ruhm. Also hör mir zu. Du bist Cinderella und ich bin ein Schuh. Ich bin nur ein Märchen, gehöre zur deutschen Kultur wie die Gebrüder Grimm, bin der böse Wolf, fresse Mädchen auf, wenn ihr das so wollt. In meine Texte schreibt das Volk Ghostwriter, ich bin Ghostwasser kreativ. Leider überhaupt nicht, Mann, ich fange nur die Storys ein. Klau mir einen Beat und fange an, ein bisschen rumzuschreien. Es war einmal vor gar nicht langer Zeit, da kam ein Morris Gump und ein Mike im Wald. Der war immer unterwegs und von zu Hause weit weg und da hielt sich mit 1000 Leuten, schrieb 1000 Tracks. Selbst der härteste Gangster wird jetzt zu Cinderella. Zieht sich meinen Track ein, dreht sich rundherum wie ein Propeller. Wenn du willst, geht's auch noch schneller. Deine Pupillen so groß wie Teller. Keine Ahnung, ob das an deinen Drogen liegt oder an meinen Rockefeller-Tracks. Der Schuh passt echt perfekt. Der Schuh macht dich komplett. Der Schuh ist nur für dich. Du nimmst ihn sogar mit ins Bett. Ich war mal ein Normalo, ich war mal so wie du. Ich war ein Sterblicher, doch jetzt bin ich geblendet von dem Ruhm. Also hör mir zu. Du bist Cinderella und ich bin ein Schuh. Ich war mal ein Normalo, doch jetzt bin ich nur ne Story. Ich bin Subjekt, Prädikat und Objekt. Schreiben ist mein Hobby, Mann, ich bin so verdammt dünn. Denn meine Raps sind aerobic, die Texte nicht immer sinnvoll. Denn ich trinke Gin Tonic schon am frühen Morgen. Denn abgesehen davon, dass es sich rein vertagt, ist meine Song. Das ist auch der Grund, warum es gerade so gut läuft bei mir. Ich bin gerade neu hier und daher von meinem Ruhm so euphorisiert, paralysiert, infiziert und irritiert. Ich hoffe, das hat kein Steven Spielberg extra für mich inszeniert. Es war ein Mal vor gar nicht langer Zeit, da kam ein Morris Gump und ein Mike im Wald. Der war immer unterwegs und von zu Hause weit weg und er hielt sich mit 1000 Leuten, schrieb 1000 Tracks. Selbst der härteste Gangster wird jetzt zu Cinderella. Zieht sich meinen Track rein, dreht sich rundherum wie ein Propeller. Ich war mal ein Normalo, ich war mal so wie du. Ich war ein Sterblicher, doch jetzt bin ich geblendet von dem Ruhm. Also hör mir zu. Du bist Cinderella und ich bin ein Schuh.